We'll be right back.

So, und für alle, die es jetzt nicht mitbekommen haben, mein Name ist Max Spalek und vor allen Dingen, das Teil hier im Café Schönbrunn geht noch bis 20 Uhr und das Wetter ist gerade ein brillantes, also kommt vorbei. Es soll nicht euer Schaden sein, an den Turntables gerade noch bis 18 Uhr ist dieser Kerl. Savas Paskalidis. One more thing before I go. Just wanna let you know. That Jesus Christ is coming to stop the suffering. So peace, unity, love, and happiness. Peace, unity, love, and happiness. And happiness.

Yeah.